Morning! Guten Morgen! Let's rock and roll with Romans 8! Lasst uns mit einer weiteren Folge über Römer 8 loslegen. I love to dream. Ich liebe es zu träumen. I'm a huge dreamer. Ich bin ein großer Träumer. I dream at day, I dream at night. Ich träume am Tag und in der Nacht. And I dream of the true church of Jesus Christ. Und ich träume von der wahren Gemeinde Jesu Christi. Where Jesus can live his life through her. Wo Jesus sein Leben durch sie leben kann. Oh, what a dream. Oh, was für ein Traum. Look, and even verse 10, and even though your body may be dead because of the effects of sin, his life-giving spirit imparts life to you because you are fully accepted by God. Schau weiter in Römer Vers 10. Und auch wenn euer Körper aufgrund der Auswirkungen der Sünde tot ist, verleiht sein lebensspendender Geist euch Leben, weil ihr von Gott vollkommen angenommen seid. Remember, the entire context so far is talking about absolutely nothing else but a life with victory over sin. That's the only context. Erinnere dich, dass es im ganzen bisherigen Zusammenhang immer nur um ein Leben im Sieg über die Sünde geht. Das ist der einzige Kontext. So, what has sin done? Was hat Sünde getan? Sin has affected our body. Sünde hat unseren Körper beeinflusst. It has affected in a way that we've been separated from the purpose of God and from abundant life. Und zwar auf die Weise, dass wir von Gott und einem Leben in Fülle getrennt sind. So Paul brings an interesting argument. Paulus bringt hier ein interessantes Argument. You know, he says, even though physically you've been separated from this victorious and abundant life because of the effect that sin has caused in you. Er sagt, trotz dass ihr aufgrund der Auswirkung, die Sünde auf euch hat, körperlich von diesem siegreichen und überfließenden Leben getrennt seid. There is a constant impartation of life through the Spirit. Findet durch den Geist eine konstante Übertragung von Leben statt. And then he feels beautiful because. Und dann heißt es so schön, weil. Because you're so 100% fully accepted by God. Weil du völlig zu 100% von Gott angenommen bist. So God has accepted me not because finally I've learned how to live in victory over sin. Gott hat mich also nicht erst angenommen, nachdem ich endlich gelernt habe, im Sieg über die Sünde zu leben. And once I understand that I live out of this acceptance. Acceptance and not in order to get acceptance. Sobald ich verstehe, dass ich aus dieser Annahme heraus lebe und nicht um sie zu bekommen. Remember, remember, remember. Denk dran, denk dran, denk dran. Never do anything to get accepted for God, but live out of the acceptance of God. Tue niemals etwas, um von Gott angenommen zu werden, sondern lebe immer aus der Annahme Gottes heraus. So because I know I'm 100% accepted because of the work of Christ. Weil ich also weiß, dass ich wegen dem Werk Christi zu 100% angenommen bin. Because of this, there is a constant impartation of life through the Spirit of God. Deshalb findet eine konstante Weitergabe von Leben durch den Geist Gottes statt. So what do I have to do? Was muss ich also machen? Well, the first thing that I have to do is I have to trust that I'm really accepted. Zuerst muss ich vertrauen, dass ich wirklich angenommen bin. You know, all day long I have to keep telling myself, I'm loved and I'm accepted and that's settled. Den ganzen Tag lang muss ich mir selbst sagen, ich bin geliebt und ich bin angenommen, das steht fest. And then I have to add this. Und dann muss ich hinzufügen, because I'm accepted and because I'm facing all my physical limitations, weil ich angenommen bin und weil ich mit all meinen körperlichen Beschränkungen konfrontiert bin, that the Spirit of God is imparting life to me all day long. Verleiht der Geist Gottes mir den ganzen Tag lang Leben. Listen. Don't live by your own pitiful life. Hör zu, lebe nicht aus deinem eigenen armseligen Leben heraus. Live by the life that the Spirit of God is imparting to you. Lebe aus dem Leben heraus, das der Geist Gottes dir gibt. It's called appropriating faith. Das nennt sich nehmender Glaube. So throughout the day you whisper under your breath, as we say so beautifully in English. Flüstere den ganzen Tag lang vor dich hin, beziehungsweise unter deinen Atem, wie wir es im Englischen so schön sagen. Thank you that your life is being imparted to me all day long. Danke, dass mir dein Leben den ganzen Tag lang verliehen wird. When you face your limitations and you think you can't be patient and you can't overcome this and you can't do that because of your limitation. Wenn du deinen Begrenzungen gegenüberstehst und denkst, dass du deshalb nicht geduldig sein kannst oder dies oder jenes nicht überwinden kannst. What do you do? Was tust du dann? The moment this happens, you keep breathing silently in your heart. and say, in diesem Moment atmest du still in deinem Herzen tief ein und sagst, thank you that you're imparting life to me right now. Danke, dass du mir gerade jetzt Leben verleihst. I am so thankful that this life is flowing right inside of me. Ich bin so dankbar, dass dieses Leben wirklich in mir fließt. And as you trust that this is the actual truth, because he would have not written in the Bible if it wouldn't be true. Indem du vertraust, dass das tatsächlich die Wahrheit ist, denn es würde nicht in der Bibel stehen, wenn es nicht wahr wäre. Then this is going to begin to become a natural expression of your day-to-day walk. Dann wird es anfangen, zu einem natürlichen Ausdruck deines täglichen Lebens zu werden. We can never experience anything that the cross did until we appropriate. Wir können niemals etwas erfahren, was am Kreuz geschah, solange wir es nicht ergreifen. So you have to keep saying, have to keep trusting. Du musst also weiter vertrauen und das aussprechen. When you look at your body and you think today is going to be a terrible day because of all your restrictions and limitations. Wenn du deinen Körper anschaust und denkst, dass heute aufgrund all deiner Einschränkungen und Begrenzungen ein schrecklicher Tag wird. When you think about the children are going to drive you crazy again because they drive you crazy every day. Wenn du an deine Kinder denkst, die dich wieder verrückt machen, weil sie es jeden Tag tun. When you think about your boss because he's so weird and complicated. Wenn du an deinen Chef denkst, weil er so komisch und schwierig ist, you quietly say, dann sagst du leise, the spirit imparts life to me today. Der Geist verleiht mir heute Leben. And that's the life that I will live by. Und aus diesem Leben heraus werde ich wandeln. And as your heart begins to believe and appropriate this truth, everything will become very natural. Wenn dein Herz anfängt, diese Wahrheit zu glauben und zu ergreifen, wird alles ganz natürlich werden. We just have to come to the place where we stop living by us at our capacity. Wir müssen aufhören, aus uns selbst und unserem eigenen Vermögen herauszuleben. People who are fully accepted don't have to prove anything anymore. Menschen, die vollkommen angenommen sind, müssen nichts mehr beweisen. Because they already are. Denn sie sind bereits. Now out of this acceptance they can flow in the freedom and simplicity of life. Aus dieser Annahme heraus können sie in der Freiheit und Einfachheit des Lebens fließen. Guys, when I started this series I didn't know where we would go with. Leute, als wir diese Serie anfingen, wusste ich nicht, wohin das führen würde. And this chapter has many verses. Und dieses Kapitel hat viele Verse. So between today and tomorrow I'm going to think if we will continue. Also werde ich mir bis morgen überlegen, ob wir weitermachen. I think we will. Ich denke, das werden wir. I've never done this. Ich habe sowas noch nie gemacht. I just suddenly thought it'd be a new thing to do and I like the idea. Plötzlich dachte ich, das wäre mal etwas Neues und ich mag die Idee. Do you like the idea, Daniel? Gefällt dir die Idee, Daniel? Daniel loves this idea. Er mag sie. All right, I don't need to think between today and tomorrow. I've decided I'm going to go through the whole chapter. Okay, ich muss es mir nicht mehr überlegen, sondern habe mir gerade entschieden, weiter durch das ganze Kapitel zu gehen. See you tomorrow. Bis morgen.